Erster, woher kommen Kämpfe und Streit unter euch? Sie kommen von euren Wünschen. Zweiter, ihr wollt Dinge haben, aber ihr bekommt sie nicht. Ihr fragt Gott nicht. Dritter, ihr bittet Gott, aber ihr bekommt nichts. Ihr wollt nur euren Spaß haben. Vierter, wer ein Freund der Welt ist, ist ein Feind von Gott. Fünfter, Gott möchte den Geist in uns ganz für sich haben. Sechster, Gott hilft uns. Er ist gegen stolze Menschen. Er hilft den Demütigen. Siebter, gehorcht Gott. Kämpft gegen den Teufel. Dann läuft er von euch weg. Achter, kommt nah zu Gott. Dann kommt er nah zu euch. Ändert euer Leben. Neunter, seid traurig über eure Sünden. Weint und seid nicht mehr fröhlich darüber. Zehnter, seid nicht stolz vor Gott. Dann wird er euch ehren. Elfter, redet nicht schlecht über andere. Wer andere richtet, hält Gottes Gesetz nicht. Zwölfter, nur Gott ist der Richter. Er kann retten. Warum richtest du andere Menschen? Dreizehnter, ihr sagt, morgen gehen wir in eine Stadt und verdienen viel Geld. Vierzehnter, ihr wisst nicht, was morgen ist. Euer Leben ist kurz wie Nebel. Fünfzehnter, sagt lieber, wenn Gott es will, werden wir leben und das tun. Sechzehnter, aber ihr seid stolz und prahlt viel. Das ist nicht gut. Siebzehnter, wer weiß, was gut ist, und es nicht tut, der sündigt.